Erst da viele Leute kamen zu Jesus. Sie wollten Gottes Wort hören. Jesus stand am See Genesaret. Zweiter, er sah zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren aus den Booten gestiegen. Sie machten ihre Netze sauber. Dritter, Jesus stieg in eines der Boote. Das Boot gehörte Simon. Jesus bat Simon, ein Stück vom Land wegzufahren. Dann setzte Jesus sich und lehrte die Leute vom Boot aus. Vierter, als Jesus fertig war, sagte er zu Simon, fahre tiefer ins Wasser. Wirf deine Netze aus, um Fische zu fangen. Fünfter, Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Sechster, sie taten es und fingen sehr viele Fische. Die Netze waren fast kaputt. Siebter, sie winkten ihren Freunden in dem anderen Boot. Sie sollten kommen und helfen. Sie kamen und füllten beide Boote. Die Boote waren sehr voll. Achter, Simon sah das und fiel vor Jesus auf die Knie. Er sagte, geh weg von mir, Herr. Ich bin ein schlechter Mensch. Neunter, Simon und alle seine Freunde waren sehr erstaunt über den vielen Fisch. Zehnter, Jakobus und Johannes waren auch dabei. Sie waren die Söhne von Zebedäus und Simons Freunde. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Elfter, sie brachten die Boote ans Land. Dann verließen sie alles und folgten Jesus. Zwölfter, Jesus war in einer Stadt. Dort war ein Mann mit einer schlimmen Hautkrankheit. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm auf den Boden. Er bat Jesus, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Dreizehnter, Jesus streckte seine Hand aus und berührte ihn. Er sagte, ich will es. Sei gesund. Sofort war die Hautkrankheit weg. Vierzehnter, Jesus sagte zu ihm, erzähl es niemandem. Geh zum Priester und zeige dich ihm. Bringe ein Opfer für deine Heilung. Das hat Mose gesagt. Das ist ein Beweis für die Leute. Fünfzehnter, aber die Nachricht über Jesus verbreitete sich immer mehr. Viele Leute kamen, um ihn zu hören und sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen. Sechzehnter, Jesus zog sich oft in die Wüste zurück, um zu beten. Siebzehnter, eines Tages lehrte Jesus die Leute. Pharisäer und Gesetzeslehrer saßen da. Sie kamen aus allen Orten in Galiläa, Judäa und Jerusalem. Die Kraft des Herrn war da, und Jesus heilte die Kranken. Achtzehnter, Männer brachten einen Mann auf einer Matte. Er konnte sich nicht bewegen. Sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor Jesus hinzulegen. Neunzehnter, aber es waren zu viele Leute. Sie konnten ihn nicht hineinbringen. Deshalb stiegen sie auf das Dach. Sie ließen ihn mit seiner Matte durch ein Loch im Dach hinunter, direkt vor Jesus. Zwanzigster, Jesus sah ihren Glauben und sagte, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Einundzwanzigster, die Schriftgelehrten und Pharisäer dachten, wer ist dieser Mann? Er sagt Dinge, die nicht richtig sind. Nur Gott kann Sünden vergeben. 22. Jesus wusste, was sie dachten. Er sagte zu ihnen, warum denkt ihr so etwas in euren Herzen? 23. Was ist leichter? Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh? 24. Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, Sünden auf der Erde zu vergeben. Dann sagte er zu dem Mann, der sich nicht bewegen konnte, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. 25. Sofort stand der Mann vor ihnen auf. Er hob die Matte auf der er gelegen hatte. Dann ging er nach Hause und lobte Gott. 26. Alle Leute waren sehr erstaunt. Sie lobten Gott und hatten große Ehrfurcht. Sie sagten, wir haben heute etwas Unglaubliches gesehen. 27. Danach ging Jesus weg. Er sah einen Zöllner namens Levi am Zoll sitzen. Jesus sagte zu ihm, folge mir. 28. Levi ließ alles zurück. Er stand auf und folgte Jesus. 29. Levi machte ein großes Fest für Jesus in seinem Haus. Viele Zöllner und andere Leute aßen mit ihnen. 30. Die Pharisäer und Schriftgelehrten beschwerten sich bei den Jüngern von Jesus. Sie sagten, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? 31. Jesus antwortete ihnen, nicht die gesunden Menschen brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. 32. Ich bin nicht gekommen, um gute Menschen zu rufen, sondern Sünder, damit sie sich ändern. 33. Sie sagten zu Jesus, die Jünger von Johannes fasten oft und beten. Auch die Jünger der Pharisäer fasten und beten. Aber deine Jünger essen und trinken. 34. Jesus sagte zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste zum Fasten zwingen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? 35. Aber es wird eine Zeit kommen, wenn der Bräutigam weg ist. Dann werden sie fasten. 36. Jesus erzählte ihnen auch ein Gleichnis. Niemand schneidet ein Stück von einem neuen Kleid ab, um es auf ein altes Kleid zu nähen. Sonst macht man das neue Kleid kaputt. Und das neue Stück passt nicht zu dem alten Kleid. 37. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst platzen die Schläuche. Der Wein läuft aus und die Schläuche sind kaputt. 38. Neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen. 39. Niemand, der alten Wein mag, will neuen Wein. Er sagt, der alte Wein ist besser.